Ich will jetzt den Zusammenhang erstmal herstellen. Sozialökonomische Struktur einer Gesellschaft, die in sich Gewalt hat. Die nicht gewaltlos ist, sondern voller Gewalt. Jetzt Gewalt verstanden als sozialökonomische Kategorie. Jetzt kommen wir zur politischen Form der Gewalt. Und das ist Resultat, wenn eine sozialökonomische Struktur ist, die Latenz von Gewalt in sich trägt und die Gesellschaft damit prägt, so kommt es zu Formen der Gewalt. Da gibt es die verschiedensten.